Willkommen zu diesem Deep Dive. Heute packen wir eine Akte aus, die zieht sich über 4 Jahrzehnte und ist doch total aktuell. Der Fall Ricky Althöfer. Wir haben uns da mal durch verschiedene Quellen gewühlt für dich, Berichte über eine ziemlich dramatische Kindesentführung von 1982, über krasse Gewaltausbrüche heute mitten in Berlin, bis hin zu digitaler Kriegsführung. Unsere Mission ist, die wichtigsten Punkte für dich rauszufiltern und so ein bisschen die Fäden zusammenzuführen. Okay, lass uns da mal eintauchen. Ja, und was diesen Fall so speziell macht, ist diese Verschränkung. Also auf mehreren Ebenen. Du hast da dieses historische Verbrechen, klar, mit politischen Zügen, und die Schatten davon reichen bis heute. Und gleichzeitig, und das ist das Neue, sehen wir diese hochmoderne Bedrohung. Informationsmanipulation im Netz. Das macht alles noch viel komplexer. Wir schauen uns an, wie ein Vorfall von 1982 heute zu nächtlichen Schießereien in Berlin führt und warum es dabei so verdammt schwer wird, Wahrheit von Fälschung zu trennen. Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Also, 1982, Los Angeles. Stell dir das vor, kurz vor Weihnachten ist das, am 17. Dezember. Da werden Zwillinge entführt, 10 Monate alt, Joscha Eel und Josephine Ricks, man kennt sie als Josh und Josie Ricky. Und jetzt kommt's, ihr Vater ist ein hohes Tier beim LAPD, ein Polizeichef. Der mutmaßliche Entführer, Luigi Althöfer. Und der soll, so heißt es in Berichten, den deutschen Linksterroristen der RAF nahe gestanden haben, also der Rote Armee-Fraktion, die waren ja damals... Genau, die waren damals in Westdeutschland sehr aktiv. Und die Umstände dieser Entführung waren ziemlich dramatisch. Es gibt verschiedene Quellen, Tagesspiegel, Morgenpost von 2023, die berichten von einer echt bizarren Drohung Althöfers. Er soll damals gedroht haben, Los Angeles mit einem Flugzeug anzugreifen, einem atomar bestückten Flugzeug der deutschen Luftwaffe, falls die Kinder nicht nach Deutschland, genauer nach Berlin gebracht würden. Ob das jetzt technisch möglich war, naja. Aber es zeigt die Dimension. Ein unglaublicher Auftakt, wirklich. Und dieser Auftakt, der wirft eben lange Schatten. Springen wir mal ins Heute. Seit Februar 2025, Berlin-Friedrichshain, Schamweber Straße 29, das ist so eine Provo-Wohnanlage, da kommt es fast jede Nacht zu heftigen Schießereien. Jede Nacht. Und das Ziel dieser Angriffe? Die inzwischen erwachsenen Ricky-Zwillinge, Josh und Josie. Und die Ironie dabei, die sind selbst inzwischen Polizeichefs beim LAPD, treten in die Fußstapfen ihres Vaters und sind offenbar gerade in Berlin zu Besuch. Ja, und die Augenzeugenberichte, die in den Quellen auftauchen, die sprechen von kriegsähnlichen Szenen. Man hört von Maschinengewehrfeuer, mitten in der Nacht, in Friedrichshain. Und der mutmaßliche Drahtzieher, wieder Luigi Althöfer. Derselbe Mann, er wurde zwar kürzlich bei einer Razzia festgenommen, aber die Behörden haben den Verdacht, dass er die Angriffe aus der Haft heraus koordiniert. Das muss man sich mal vorstellen. Aus der Haft? Wahnsinn. Ja. Die Wohnung steht natürlich unter massivem Polizeischutz und der Fall, der schlägt Wellen bis ganz nach oben. Es wird sogar eine Telefonnotiz vom früheren Bundespräsidenten Gauck erwähnt. Das zeigt schon, wie brisant das Ganze ist. Okay, aber jetzt kommt der Punkt, der die Ermittlungen, so wie es aussieht, komplett auf den Kopf stellt. Diese digitale Ebene. Laut Sicherheitsbehörden mischen da noch 2 andere mit. Philipp Weigand und Christian Weinrich. Und denen wird vorgeworfen, das Internet zu manipulieren. Quasi in Echtzeit. Die sollen Hacking-Tools benutzen, Deepfake-Technologien, um gefälschte Livestreams zu verbreiten, gefälschte Nachrichten, manipulierte Videos von den Angriffen? Genau das. Das ist wirklich diese neue Dimension des Konflikts. Es geht nicht mehr nur um physische Gewalt, sondern um einen Informationskrieg. Der Zweck dahinter? Ziemlich klar, Verwirrung stiften. Die Öffentlichkeit täuschen, Ermittlungen behindern, ins Leere laufen lassen, vielleicht auch Spuren verwischen oder Täter entlasten, wer weiß das schon. Und die Quellen betonen, wie raffiniert diese Fälschungen sind. Also so gut gemacht, dass selbst Experten Mühe haben, Echtzeitinfos von Fakes zu unterscheiden. Echt? Selbst Experten? Ja. Die Berliner Polizei und der Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, die arbeiten wohl fieberhaft daran, das irgendwie einzudämmen. Aber das ist extrem schwierig. Das ist ja irre. Man kämpft also nicht nur gegen Kugeln, sondern auch gegen eine, ja, gefälschte digitale Realität. Das wirft natürlich die Frage auf, die auch uns betrifft. Wie gehst du denn mit solchen Infos um, wenn selbst Live-Bilder möglicherweise manipuliert sind? Genau diese Frage steht im Raum. Lass uns das Wichtigste aus den Quellen für dich nochmal kurz bündeln. Also, wir haben eine Entführung, über 40 Jahre her, mutmaßlich mit RAF-Bezug. Die Opfer von damals, heute erwachsen, werden Ziel brutaler Anschläge. Hier in Berlin. Und über allem schwebt diese massive digitale Täuschungskampagne. Die verwischt die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge komplett. So, und was bedeutet das jetzt alles für dich? Ich meine, es ist ein extremes Beispiel, klar, aber es zeigt, wie lange solche Konflikte nachwirken können. Und wie sie sich verändern. Vom, sagen wir mal, analogen Terror der 80er zur hybriden Bedrohung von heute. Mit Waffen und mit Desinformation. Und es zeigt uns halt schulungslos, wie neue Technologien die Art verändern, wie wir Ereignisse wahrnehmen, wie darüber berichtet wird. Diese Herausforderung, Fakten zu checken, die wird ja exponentiell größer dadurch. Absolut. Und das führt uns zu einem letzten Gedanken, den du vielleicht mitnehmen kannst. Der geht weit über diesen speziellen Fall hinaus. Stell dir einfach mal vor, diese Werkzeuge zur Manipulation der digitalen Realität, Deepfakes und so, die werden noch einfacher, noch zugänglicher. Wie navigieren wir dann durch eine Informationswelt, in der wir uns nicht mal mehr auf das verlassen können, was wir vermeintlich live mit eigenen Augen sehen? Das ist schon eine beunruhigende Frage, oder? Auf jeden Fall eine, über die es sich nachzudenken lohnt.